All diese Schrecken gepaart mit dieser zynischen Ignoranz, die die politischen Entscheidungsträger vor sich tragen, lassen uns als patriotische Jugend Europas nur eine Antwort zukommen. Es ist die des Widerstands und des Protests. 2012 noch war die sogenannte identitäre Bewegung, kurz IB, vor allem ein Internetphänomen. Die schwarz-gelben Ortsgruppen sprossen in den sozialen Netzwerken wie Pilze aus dem Boden. Im Vergleich mit den Verbündeten aus Frankreich und Österreich erschien die IB Deutschland allerdings lange Zeit marginal. Ihr alternatives Auftreten, geprägt von der Adaption linker Subkultur, Flashmobs, Mobilisierungsvideos, Aufkleber, jedoch fiel auf. Die Süddeutsche Zeitung nannte sie den popkulturellen Arm der Rechtsextremen, die Welt bezeichnete sie jüngst als rechte Hipster. Doch das Auftreten der identitären Bewegung Deutschlands hat sich verändert. Ihre Aktionen werden expliziter, immer öfter trauen sie sich mit aggressivem Aktionismus aus ihrer virtuellen Komfortzone auf die Straße heraus. Als identitäre Bewegung bezeichnen sich mehrere aktionistische, völkisch orientierte Gruppierungen, die ethnopluralistisch kulturrassistische Konzepte vertreten. Sie gehen von einer geschlossenen europäischen Kultur aus, deren Identität vor allem von einer sogenannten Islamisierung bedroht sei. Politikwissenschaftler ordnen die Gruppe durchweg als eine Spielart des Rechtsextremismus ein. Der Zusammenschluss Identitäre Bewegung Deutschland ging aus der sogenannten Sarrazin-Bewegung hervor, einer kulturrassistischen Splittergruppe, die sich auf die Schrift Deutschland schafft sich ab des Publizisten und Sozialdemokraten Thilo Sarrazin berief. Am 10. Oktober 2012 wurde sie als eine Facebook-Gruppe gegründet. Innerhalb kurzer Zeit betätigten mehr als 2000 Facebook-Nutzerkonten den Gefällt-mir-Knopf der Gruppe, bis Dezember über 4000, und es bildeten sich in allen deutschen Bundesländern Untergruppen. Sie steht heute für den deutschen Ableger der Organisation Génération Identitaire, die ursprünglich in Frankreich als Jugendsektion des Bloc Identitaire gegründet wurde. Dieser wiederum ist die Nachfolge- und Ersatzorganisation der rechtsextremistischen Unité Radicale, die 2002 nach einem Attentat eines ihrer Mitglieder am Nationalfeiertag auf den französischen Präsidenten Chirac als staatsgefährdende Vereinigung verboten wurde. Die identitäre Bewegung steht mit ihrer Forderung nach sogenannter ethnopluralistischer Vielfalt statt, Zitat, kulturellem Einheitsbrei und ihrer Botschaft der Freiheit und Selbstverwirklichung jedes Volkes und jeder Kultur im Rahmen ihres eigenen Charakters, so die Gruppe, für den sogenannten Ethnopluralismus. Dieser wird in den Politikwissenschaften als eine Variante des völkischen Nationalismus eingeordnet. Wie klassische Rassisten behaupten auch Ethnopluralisten, es gebe wesenhafte, unveränderliche Kollektiveigenschaften von Menschengruppen. Identitäre begründen diesen Essentialismus nicht mehr offen mit einer biologisch-genetischen Homogenität, sondern kulturalistisch. Zwar wird Identität damit völkisch besetzt, aber kulturalistisch umschrieben. Neben die altbackende Blut- und Bodenideologie tritt eine Ideologie der ethnischen Kollektive als junge Variante des völkischen Konzepts. Man kann von einem sozialdarwinistischen Rassismus ohne Rassen sprechen. Die Worte Rasse und Volk würden, so der Politikwissenschaftler Roland Sieber, zwar vermieden, jedoch sei der Bezug auf die nationalsozialistische Parole »Du bist nichts, dein Volk ist alles« offensichtlich. Die identitäre Sichtweise gilt als eine Hervorbringung der sogenannten Neuen Rechten. Im Anschluss an neurechte Ideologeme vertritt man die Auffassung, die angeblich kollektive Herkunft und Kulturidentität der regionalen Bevölkerungen sei von migrantischen Einflüssen bedroht und dagegen zu schützen. Im Zentrum der identitären Propaganda steht das Wort vom großen Austausch. Derzeit werde mit dem Mittel der Migration die europäische Bevölkerung gegen eine nicht-europäische angeblich ausgetauscht, die in wesentlichen Teilen aus kriminellen und Sozialleistungserschleichern bestehe. Es handelt sich bei Migration um einen reinen Bevölkerungsaustausch. Betrieben werde dieses Unternehmen von einer Sozialasyl-Migrantenlobby. Man ruft dazu auf, Widerstand zu leisten. Das Volk, gemeint in einer völkischen Bedeutung als ein ethnisches Kollektiv, sei die letzte Verteidigungslinie. In einem Flyer, der auf Facebook geteilt und in mehreren Städten verteilt wurde, heißt es, Zitat, Asylantenheime dienen nur vordergründig dem Wohl von Flüchtlingen. In erster Linie sind sie zur Bereicherung einiger weniger da. Zitat Ende. Der Tenor der Kampagne, die mit Flugblättern, dem Twitter-Hashtag der Austausch, auf Facebook und mit Demonstrationen betrieben wird, ist, eine Elite, bestehend aus Wirtschaftslobbyisten und Politikern, plane und betreibe aktiv einen Austausch des deutschen und europäischen Volkes gegen ein wie auch immer geartetes anderes Volk, das diesen Eliten hörig sei. Deshalb gebe es auch gar keine Flüchtlingskrise. Diese sei nur ein Vorwand, um einen Krieg gegen das eigene Volk zu führen. Aus Frankreich kommend sorgt seit 2012 auch hierzulande die sogenannte identitäre Bewegung für einiges Aufsehen. Auch wenn die Gruppe das Gegenteil behauptet, ihre Ideologie und die Tradition, auf die sie sich berufen, sind rechtsextrem. So beschreibt Andreas Speit im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung die IB und er erläutert weiter die ideologischen Grundpfeiler der Identitären. Zentraler Ort der identitären Bewegung ist das Internet. Virale Kontagiosität nennt der Vorsitzende des Blog Identitär, Fabrice Robert, das Konzept, das er in einem Interview mit der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit, die schnell auf das Phänomen aufmerksam geworden war, am 1. März 2013 erklärte. Zitat, wenn 100 Leute an der Aktion teilgenommen haben, sind es vielleicht 100.000, die davon erfahren. Sowohl die Straßen als auch die Informationsnetzwerke müssen beide als unser Terrain erkannt werden, um unserem Volke nahe zu sein. Zitat Ende. Um Macht zu gewinnen, müsse man zuvor erfolgreich den Geist erobern. Der politischen Vorherrschaft müsse die Erringung der kulturellen Hegemonie vorausgehen, so Robert. Klar lässt sich hinter diesen Ausführungen die neue Rechte erkennen, auch wenn sich Robert der Jungen Freiheit gegenüber auf den italienischen Marxisten Gramsci bezog. Der Philosoph Antonio Gramsci wird seit Jahren immer wieder von der radikalen Rechten als Vorbild vereinnahmt. Als erster griff Alain de Benoist, der Spiritus Rector der französischen Nouvelle Droite, auf ihn zurück. Er entwarf, analog zu Gramscis linken Theorien, die Strategie einer Kulturrevolution von rechts. In seiner gleichnamigen Schrift, 1985 auf Deutsch erschienen, betont er, die alte Rechte ist tot, sie hat es wohl verdient. Nicht auf den Nationalsozialismus, wie so viele deutsche Neonazis bezieht sich die neue Rechte, sondern auf ältere, weniger desavouierte Traditionslinien, die Autoren der sogenannten konservativen Revolution und des italienischen Faschismus. Die Protagonisten dieser nach dem Ersten Weltkrieg aufgenommenen geistig-politischen Strömungen, von Oswald Spengler über Ernst Jünger und Karl Schmidt bis Julius Evola, beklagten an der modernen Welt den Verlust alter europäischer Werte. Sie verwandten sich gegen demokratische und emanzipatorische Bestrebungen und Bewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der bürgerlich-demokratischen Industriegesellschaft sahen sie den modernen Menschen gequält von der Sinnlosigkeit eines vereinzelten Daseins und der arbeitsteiligen Zersplitterung aller Lebensbereiche. Die moderne Gesellschaft habe ursprüngliche Gemeinschaften zerstört, die Wurzeln der Menschen gekappt. Was den Wortführern der konservativen Revolution, die Demokraten der Weimarer Republik waren, sind der neuen Rechten und den Identitären heute die 68er. Gesellschaftliche Liberalisierung und emanzipatorische Bestrebungen werden von ihnen pauschal als Zerstörung einer angeblichen wertvollen Tradition, eines angeblich ureigenen Erbes gedeutet, Und als Drahtzieher hinter der Entwicklung sehen Sie die Linke, die seit der Studentenbewegung in den 1960er Jahren allmächtig geworden sei. Das Schlagwort Ethnokultur nennt den politischen Referenzrahmen der Identitären die neue Rechte. Die Theoretiker des Ethnopluralismus behaupten, dass Völker unveränderliche kulturelle Identitäten besäßen. Der Begriff setzt sich aus dem griechischen Ethnos, Volk, und dem lateinischen Pluralis, Mehrzahl, zusammen. Diese Völkervielfalt will die neue Rechte jedoch nicht durch Zu- und Einwanderung gefährdet sehen. Auf der IBD-Webseite heißt es unter der Überschrift »Unser Ziel ist demokratisch«, Zitat, »Wir Identitäre kämpfen primär für den Erhalt unseres ethnokulturellen Erbes und unserer Identität, gegen demografischen und kulturellen Verfall, gegen Multikulti, Masseneinwanderung und Islamisierung«, Zitat Ende. Rassistische Konzepte, so betont die IBD immer wieder, lehne man ab. Die bloße Feststellung, so schreiben die Identitären in ihrem programmatischen Text unter der Headline 100% Identität, 0% Rassismus, dass es unterschiedliche verwandte Gruppen und Populationen innerhalb der Menschheit gebe, sei kein Rassismus. Gegen die Ausweitung des Rassismusbegriffs auf diese Behauptung verwehre man sich. Benutzt wird der Rassismusbegriff aber für bestimmte Gruppen sehr wohl. Im gleichen Text heißt es weiter, Zitat, zudem gehe heute der größte Rassismus in unserem Land von migrantischen Banden gegen Deutsche aus. Zitat Ende. Der geistesgeschichtliche Hintergrund mag aus dem 20. Jahrhundert stammen. Doch die Identitären zielen nicht auf die ewig Gestrigen, sondern auf Jugendliche, die in einer zunehmend säkularen Gesellschaft auf Sinnsuche sind. Anlehnungen an Popkultur und Mainstream sind in ihren Inszenierungen und Propagandamaterialien Alltag. Von den heldenhaft kämpfenden Spartanern in Frank Millers Comic 300, die durch die Verfilmung von Zack Snyder einem breiten Publikum bekannt wurden, über die Na'vi, dem Fantasy-Volk aus James Camerons Kinohit Avatar, bis hin zu einem Songtitel der politisch sich eher links wendenden Band Wir sind Helden. Ein weiterer Begriff, der sowohl die Ästhetik als auch die Aktionsformen und das Selbstverständnis der Identitären zusammenfasst, ist jener der Reconquista, zu Deutsch Rückeroberung. Er ist auf Materialien und in Sprechchören gegenwärtig. Reconquista betitelt den Kampf gegen jene, die als anders, als fremd definiert werden. Der Begriff Reconquista bezeichnet die Wiedererlangung der Macht, die durch eine Rebellion christlicher Nachkommen der Westgoten am Beginn des 8. Jahrhunderts begann und sich gegen die Herrschaft muslimischer Eroberer sowie gegen die jüdische Bevölkerung richtete. Reconquista spiegelt als Begriff nicht bloßes Zurückerobern wider, sondern vermittelt auch den Wunsch nach Säuberung von fremdgedachten Bevölkerungsgruppen. Wir begrüßen heute zu unserem Interview Robert Andreasch, Journalist und von AIDA-Archiv. Du kommst gerade von einer Protestkundgebung der Identitären Bewegung vor der Staatskanzlei in München. Was waren dort die zentralen Forderungen? Ja, vielleicht 70 Mitglieder und Sympathisantinnen und Sympathisanten der Identitären Bewegung stehen vor der Staatskanzlei. Und das Thema ist Remigration. Ich weiß nicht, ob sie die Kundgebung angemeldet haben, als sie noch davon ausgingen, dass das Münchner Attentat ein islamistisches gewesen sein könnte. Denn jetzt war das Thema der Kundgebung Remigration. Das ist ja immerhin die erste öffentliche Kundgebung der Identitären Bewegung in München, die so mit Vorankündigung und Anmeldung läuft. Und das zeigt schon, sie wollen nochmal betonen, eine gegen Geflüchtete, gegen Zuwanderung gerichtete Kundgebung. Ja, und die auch mehr ist. Die ja Remigration heißt, die also nicht nur Einwanderung und Zuwanderung stoppen oder verlangsamen mag, sondern tatsächlich hier Menschen hinauswerfen mag. Im Aufruf zur Kundgebung wurde Wert auf gepflegtes Äußeres gelegt. Die Bewegung gibt sich intellektuell, studentisch etwas versnobbt. Das gilt auch für ihre Inhalte. Da werden rechte Vordenker wie Thilo Sarrazin, aber auch Ältere wie Heidegger, Carl Schmitt, Oswald Spengler oder italienische Kulturphilosoph und Rassentheoretiker Julius Evola zitiert. Zu welchem Zweck? Also in der Tat ist das Auftreten durchaus modernisiert. Es werden insbesondere Jugendliche, junge Männer, insbesondere Studierende, angesprochen von dieser Gruppe, die sich tatsächlich sehr, sehr elitär gibt. Also man gibt sich auch diesen elitären Habitus. Und da ja einige von den führenden Mitgliedern haben auch studiert, deswegen kommen immer so pseudophilosophisch klingende Texte. Inhaltlich dockt die identitäre Bewegung ja ein bisschen an ihr französisches Vorbild an. Also der Bloc Identitaire brachte eine Aktivistentruppe Génération Identitaire heraus, die 2012 mit einer Déclaration de guerre an die Öffentlichkeit trat, also mit einer Kriegserklärung. Also schon eine sehr massiv umstürzlerische, gewalttätige Formulierung. Und inhaltlich ist das dort eine rechtspopulistische Bewegung, aber der deutsche und österreichische Ableger der identitären Bewegung bezieht sich ja tatsächlich, wie du gesagt hast, auf die Vordenker der sogenannten konservativen Revolution, also Vordenker europäisch-faschistischer Bewegungen 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, um es mal verkürzt zu sagen, also, und auch deren Adepten in den späteren Jahrhunderten und Jahrzehnten, also Arthur Möller van den Broek, Edgar Julius Jung, das sind so die Bezugspunkte, Evola, aber auch später Heidegger, Ernst Jünger, Armin Mohler, der Sekretär von Ernst Jünger, auf die sich immer wieder innerlich bezogen wird. Also schon Denker, die den faschistischen Bewegungen Theorie zugearbeitet haben, auch Karl Schmidt viel, könnte ich hier noch erwähnen. Und allen voran dann jetzt Renan Camus aus Frankreich. Das zentrale Thema der konservativen Revolution war ja nicht ein konservatives Bewahren, wie man dem Namen entnehmen könnte, sondern ganz anders. Eine Frontstellung auf der einen Seite gegen den Liberalismus, aber auch gegen die Konservativen. Die Weimarer Republik beispielsweise wurde gehasst und abgelehnt, als Interregnum verhöhnt. Und es ging darum, dass sie anders als Konservative nicht Werte bewahren und Entwicklungen verlangsamen wollten, sondern einen wirklichen Systemumsturz. Also eine Fundamentalopposition, ein tatsächlich faschistisch-revolutionäres, also umstürzlerisches Projekt. Bei Arthur Möller van den Broek heißt es, man muss quasi tradierungswürdige Zustände erst schaffen. Also es braucht einen fundamentalen Umsturz von Politik, um dann erstmal quasi konservativ arbeiten zu können. Und das ist das, was die identitäre Bewegung beseelt. Wir haben bei ihr dann daraus folgend das komplette Begriffs- und Themenspektrum, was wir aus der französischen Nouvelle Droite kennen, aber eben auch aus diesen deutschen Ablegern der sogenannten Neuen Rechten, also was das Institut für Staatspolitik publiziert, was in der Edition Antaios erscheint, wo auch eben das neueste Werk von Renan Camus erschienen ist. Das ist so die inhaltliche Basis der identitären Bewegung in Deutschland und Österreich. Also weniger rechtspopulistisch als ihr französisches Vorbild, sondern eher einer faschistischen konservativen Revolution andockend. Ja, das passt ja jetzt gerade auch ganz gut zu der nächsten Frage. Du hast die Überleitung quasi schon selber gegeben. Zentral in der Ideologie der IB, wie sie abgekürzt werden, und IBD, ist die Verschwörungstheorie vom großen Austausch. Was genau soll das sein? Ja, das Wort versucht die identitäre Bewegung seit einigen Jahren in den politischen Diskurs zu prägen. Das steht auf jedem zweiten großen Transparent, dass sie sich gegen den großen Austausch wehren würden. Auf Französisch heißt es im Original Le Grand Remplacement und er meint dass sich europäische Nationen und Völker wehren müssten gegen eine Islamisierung, gegen eine ihnen aufgezwungene Islamisierung. Im deutschen und österreichischen Übernahme dieses Le Grand Remplacement vom Vordenker Renan Camus, also im großen Austausch, wird das tatsächlich viel biologistischer begründet, also viel abstammungsmäßiger. Da wird tatsächlich behauptet, finstere Mächte hätten sich zusammengeschlossen, um quasi planmäßig die deutsche und auch österreichische Bevölkerung auszutauschen, also ethnisch auszutauschen, wie es heißt. Grundlage ist ein ethnopluralistischer Rassismus, der hat einfach keine Vielheit hier vor Ort erträgt, der meint, man würde das Besondere verwässern durch Zuwanderung oder so, wie es heißt, die wenden sich regelmäßig gegen Diversity und andere Projekte bei den identitären bei der identitären Bewegung. Und dieser große Austausch, der wird hier wirklich behauptet, er würde stattfinden, planmäßig von außen dem deutschen Volk aufgezwungen, Austausch des deutschen Staatsvolks durch Zuwanderung, also eine immer mehr Verminderung des deutschen Souveräns, so quasi. Zuwanderer könnten dann nicht quasi Staatsvolk werden. Und das wird in den üblichen faschistischen Kategorien der Degeneration, der Dekadenz diskutiert bei der identitären Bewegung. Also da wird richtig Apokalypse, also richtig überdramatisiert und Alarm geschlagen. Die Vorstellung vom großen Austausch verbindet die Feindschaft gegen die Migrantinnen und Migranten mit der Fantasie von geheimen Mächten im Hintergrund, die alles lenken. Okay, soweit. Im Video der französischen Gruppe Les Brigades wird unverblümt gesagt, dass diese geheime Macht die Juden sein sollen. Wie wichtig ist Antisemitismus in der IB Deutschland? Folgt man ihrer eigenen Darstellung, dann will die identitäre Bewegung ja eigentlich angeblich keine antisemitische oder antizionistische Organisation sein. Ich wäre da vorsichtig, das so zu übernehmen. In der Tat legt die identitäre Bewegung manchmal Wert drauf, dass keine krass antisemitisch platten Sätze von ihr so aufploppen. Aber schaut man sich das ideologische Gebilde und ihre Texte an, dann fallen doch sehr, sehr viel antisemitische Strukturen auf. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt einen Text eines österreichischen identitären Bewegungsaktivisten, der auch auf den Plattformen der identitären Bewegung veröffentlicht ist, in der von einer Gegenüberstellung von Juden und Patrioten die Rede ist. Es ist ein Text gegen den Zentralrat der Juden, in dem quasi die alte antisemitische Mehr, Jüdinnen und Juden, seien nicht loyal zu ihrem jeweiligen Staat und Nation aufgewärmt wird. Oder es gibt einen Text, weder Kippa noch Palituch, von der deutschen identitären Bewegung, mit der man sich so ein bisschen raushalten mag aus dem Nahostkonflikt, in dem aber auch meiner Meinung nach radikal antisemitische Sachen drinstehen, in dem so getan wird, als wolle man sich nicht mehr mit dem Schuldkult plagen, wolle man nicht ständig an den Holocaust erinnert werden und so weiter. Also Sachen, die ich schon an dem sekundären Antisemitismus zurechnen würde. Und am deutlichsten wird es dann, wenn wir uns diese Phrase vom großen Austausch anschauen. Ich glaube schon, dass die Behauptung, es gäbe gewissermaßen finstere Mächte, oder bei Pegida heißt das Hochfinanz, aber bei der identitären Bewegung wird es nicht so richtig ausgesprochen, dass quasi finstere Mächte planmäßig bewusst zum Schaden Deutschlands das deutsche Volk austauschen würden, ethnisch austauschen und zersetzen würden. Das ist ja ein Vorwurf, und ich halte es für strukturell antisemitisch, gerade diese finsteren Mächte herbeizuhalluzinieren, die dafür die Verantwortung tragen. Also ich glaube, die Phrase des großen Austausches ohne Antisemitismus nicht zu denken. Insofern würde ich auch in Sachen Antisemitismus vor der identitären Bewegung warnen. Wie viele Leute genau waren in München bei der Kundgebung und wie hoch sind die Überschneidungen zum bekannten Nazi-Spektrum, Neonazi-Spektrum? Also hier stehen jetzt etwa 70 Vertreterinnen und Vertreter der identitären Bewegung gegenüber der Staatskanzlei. Gekommen sind die aus ganz Deutschland. Also da sind Vertreter der identitären Bewegung Niedersachsens dabei. Dort sind Vertreter der identitären Bewegung aus Mecklenburg-Vorpommern dabei. Auch der Hauptredner hier bei der Kundgebung, Daniel Fiss, ist aus Rostock angereist. Es sind natürlich die Leute da um Sebastian Zeilinger, den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der identitären Bewegung, der hier in Bayern lebt, der auch hier vorhin geredet hat. Nils Altmix, der Chef der deutschen identitären Bewegung, der die Kundgebung angemeldet hat, ist nicht da. Der hat es quasi nur aus der Ferne angemeldet und lässt sich hier vom Versammlungsleiter vertreten. Also wir sehen ein bundesweites Anreisen. Üblich ist eigentlich, dass Vertreter der identitären Bewegung aus Österreich kommen. Das kann ich jetzt aber nicht in höherer Zahl gerade so festmachen. Das ist ein bundesweites Anreisen für etwa 45 Minuten Kundgebung. Das erscheint mir etwas ungewöhnlich. Vermutlich gibt es noch ein Treffen oder einen anderen Anlass, dass so derart bundesweit angereist wird. Ich habe auch Vertreter der identitären Bewegung Rhein-Neckar gesehen, also aus dem nordbaden-württembergischen Gebiet. Wie relevant sind die Identitären im Vergleich zu anderen Neonazis? Also es sind bei den Identitären Neonazis dabei. Allein unter den führenden Figuren sind einige, die in der Herkunft aus der Neonazi-Szene sind. Die selber stellen das als jugendliche Verirrung oder Jugendsünde dar. Und es passt natürlich nicht immer zur europäisch-faschistischen Ideologie. Oftmals sind die Ideologen und Chefdenker in einer gewissen Oppositions- oder Konkurrenzstellung zum deutschen Nationalsozialismus gestanden. Insofern wird ein ideologisch etwas anderes Gebräu aufgemischt als ein nationalsozialistisches. Einige der Teilnehmenden bei identitären Bewegungsveranstaltungen in Bayern sind bekannte Neonazis. Einige, die dann auch in Filmen und so für die identitäre Bewegung sprechen dürfen. Ich würde sagen, die identitäre Bewegung hat eine gewisse Attraktivität durch ihre internationale Vernetzung, durch relativ große Aufmärsche in Wien und an anderen Stellen, durch ein zugkräftiges Logo, durch eine gewisse poppige Außendarstellung, scheint mir eine gewisse Attraktivität zu sein auf Vertreter des Neonazi-Spektrums. Aber vielleicht handelt es sich einfach auch um eine Gruppierung, die eigentlich inhaltlich noch viel weiter radikaler steht, als das die Vordenker unter Ableitungen von viel Heidegger und viel Arthur Möller van den Bruck immer versuchen darzustellen. Also es ist für mich noch ein bisschen uneinheitlich zu sagen, wie nah an der deutschen Neonazi-Szene die identitäre Bewegung steht. Denn wie gesagt, also auch der Redner heute war früher bei den jungen Nationaldemokraten. Einige haben einen Hintergrund aus den ganz, ganz extremen bündischen Gruppierungen. Hier waren welche im Freien Netz-Süd bis zum Verbot aktiv. Es sind Mitglieder krasser Münchner Kameradschaftsorganisationen wie der Jagdstaffel und ähnlichen Gruppen durchaus eng an die hiesige identitäre Bewegung angedockt. Also Veranstaltungen der identitären Bewegung nehmen auch Menschen aus Pegida, vom Dritten Weg und anderen teil. Aber also man versucht sich jetzt so immer ein bisschen fernzuhalten von ganz offen auftretenden Neonazis, aber gleichzeitig funktioniert es auch nicht so. Also auch einige Teilnehmer jetzt tragen Tätowierungen mit Siegrunen, Keltenkreuzen und ähnliches mehr. Also zum Teil funktioniert es nicht, diese elitären Habitus, der sich angeblich so stark von Nazis abgrenzen würde, dann auch voll durchzuziehen. Das heißt, Sie sind auf der einen Seite schon auch neonazistisch von Ihren Persönlichkeiten, die da drin sind und aktiv sind. Andererseits sind Sie so eine Popkultur, die den Krieg eigentlich auch aufruft gegenüber bestimmten Gruppen in der Gesellschaft, die nicht gewollt sind, die wieder zurückgehen sollen, also remigrieren sollen. Und es wird ja permanent über sie auch berichtet. Was hältst du davon, diese identitäre Bewegung so poppig, wie sie daherkommt, auch immer als wichtig darzustellen? Ja, ich bin ja dagegen, die identitäre Bewegung wirklich als die allergrößte und zukräftigste Jugendbewegung der radikalen Rechten gerade selber noch mit hochzuschreiben. Aber ich halte die identitäre Bewegung schon für eine krasse Bedrohung. Das liegt unter anderem eben weniger an ihrem professionellen, popkulturellen, fotografisch, videografisch spannenderen Auftreten, sondern das liegt an der inhaltlichen Militanz. Eine inhaltlichen und wahrscheinlich auch tatsächlichen Militanz der Aufrufe, also den eigenen Aufruf, die eigene Gründungserklärung, Kriegserklärung zu nennen, tatsächlich zu einem gewissen Systemumsturz aufzufordern, auch wenn es immer geleugnet wird, aber die Berufung auf die konservative Revolution ist nichts anderes, also bewahrungswürdige Zustände herstellen, die es dann zu tradieren lohnt. Eine Remigration zu fordern, vom großen Austausch zu halluzinieren, sind ja hammerharte ideologische Fragmente, die ich sehr, sehr bedrohlich finde. Das ist eigentlich die große Gefahr. Die Identitärbewegung versteht es schon mit Logopolitik, Pressearbeit und so ein paar kleinen Nadelstichaktionen sich ins Gespräch zu bringen. Da würde ich auch davor warnen, da über jedes Stöckchen zu springen und ihnen eine Bewegung, also eine Größe in der sozialen Bewegung von rechts zuzuschreiben, die sie nicht haben. Aber gleichzeitig halte ich es ideologisch für sehr bedrohlich, was sich da herangebildet hat. Antimuslimischer Rassismus ist seit den Terroranschlägen des 11. September 2001 eines der wichtigsten Diskursfelder der neuen Rechten. Die Fluchtbewegungen im Zuge des syrischen Bürgerkrieges wurden genutzt, um die bereits vorhandene Furcht und Ressentiments weiter zu verstärken. Dabei hat es die neue Rechte verhältnismäßig leicht, da es einfach ist, mit vorgeblicher Religionskritik am Islam anti-egalitäre, völkisch-nationalistische und letztendlich rassistische Narrative zu transportieren. Das zeigt sich auch am Diskurs um die Unterdrückung von Frauen. Akteure der neuen Rechten betonen immer wieder die Unterdrückung von Frauen, etwa durch Salafisten. Das Thema ist für sie jedoch von rein instrumentellem Wert, da sich damit eine breite Zustimmung finden lässt. Auch zum Thema Judenfeindschaft hat die identitäre Bewegung Deutschlands etwas zu sagen. Die von Deutschen und ihren Helfern begangenen Verbrechen gegen jüdische Menschen im Nationalsozialismus verurteilen sie auf ihren Blogs. Dass das Propagieren eines deutschen Volkskörpers in seiner Konsequenz den Ausschluss von Jüdinnen und Juden bedeutet, lassen sie hierbei unerwähnt. Hingegen wird eine Schuldknechtschaft der Deutschen herbeifantasiert, die unsichtbare Wirtschaftslobbys hinter den Kulissen fleißig betrieben, um das deutsche Volk in die Knie zu zwingen, wer damit wohl gemeint ist. Wahrscheinlich dieselben gierigen Eliten, die angeblich den großen Volksaustausch planen. Ein abstraktes Feindbild, das das Ressentiment gegen Juden mitschwingen lässt, aber das sagt man ja so nicht mehr. Identitäre beschreiben sich als Angehörige einer Generation, die eine kapitalistische Verwertungslogik in Bildungs- und Arbeitsbedingungen kennengelernt habe und um prekäre Jobs wisse, solche vielleicht selbst ausgeübt, zumindest aber keine langfristigen Berufs- und oder Pensionsaussichten habe. Dabei lehnen sie den Liberalismus in erster Linie jedoch seinen innewohnenden Individualismus und die Idee unabhängiger Selbstentfaltung ab. Anders als Linke haben die Identitären jedoch kein eigenes ökonomisches Gegenmodell, das sie propagieren. Auch bieten sie keine fundierten Analysen der Fehler des ökonomischen Systems, in dem sie leben. In ihrer politischen Analyse tragen etablierte Regierungsparteien und Immigranten, die sie als Konkurrenten um Ressourcen ansehen, die Schuld an ihrer sozialen Positionierung. Ihre Sehnsucht nach eindeutiger und limitierter Zugehörigkeit zu einer überlegenen oder zumindest erfolgreicheren Gruppe belegen sie mit dem Schlagwort Identität, das die Idee einer ursprünglichen und homogenen Gesellschaft subsumiert. Dabei ist Nationalität oder sogar Regionalität ausschlaggebender Faktor für ihre Charakterisierung von Menschengruppen. Dieser Identität wird ein essentialistischer Charakter zuteil. Sie ist in ihren Augen eine dem Einzelnen von vornherein zugewiesene Sammlung an Eigenschaften, Sprachspezifika, Musik- und Nahrungsmittelvorlieben oder Ähnlichem, die darüber hinaus mit historischer Kontinuität aufgeladen wird. Kurz, etwas, das von Individuen angenommen und erhalten werden soll, magischerweise einfach da ist und, obwohl sich Gesellschaft beständig im Wandel befindet, selbst Kontinuität erfahren soll. Identität ist de facto bloßes Desiderat, etwas, das in dieser Form von Identitären weder beschrieben wird, noch nachgewiesen werden kann. Über die genaue Beschaffenheit dieser komplexen Identität schweigen sich die Gruppen in allen Ländern aus. Mögen die Identitären noch so modern und popkulturell auf der Höhe der Zeit scheinen, es sind doch nur schnöde Faschisten, für die es lediglich die Parole geben sollte, keinen Fußbreit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die soeben gehörte Sendung basierte auf Texten und Recherchen von Wikipedia, der Bundeszentrale für politische Bildung, der Webseite netzgegennazis.de und den österreichischen Autorinnen Bruns, Glösel, Strobel und ihrem Handbuch Die Identitären aus dem Unrast Verlag. Das Interview führten wir mit dem Publizisten Robert Andreasch, der bei der antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München, kurz AIDA, aktiv ist.